voller Struggle und Puzzle. Doch es ist schwierig zu bestehen, ich werd das Puzzle vermasseln. Hab die Gedanken erschaffen, werde erkrankt von Flaschen. Bin umgeben von dem Leid, die mich ranken, erfassen. Was soll ich machen, hab kein Plan von diesem Leben. Bin ein ganz normaler Junge, gefangen in diesem Regen. Bekommen die Riesensegen, bekomm es nicht in den Leben. Gib ein Fick auf die Menschen, lass es lieber, gib nicht reden. Was soll ich geben, wenn ich weiter nichts mehr habe? Schreibe weiter diesen Shit, mache Hits für die Straße wie ein Blitz. Mach ich dich, schlage ein in die Masse ohne Witz. Für die Kids halt ich weiter diese Klasse. In der Gasse befinde ich mich schon lange. King of Rap, Motherfucker, nehm den Thron in meine Zange. Angst und Bange wird der Kiddies bei dem Mist. Guck mich an, ich hab die Mittel, ohne die du nicht bist. Unendlich wild bleib ich weiterhin am Mic. Schreibe weiterhin die Lines, die ihr weiterhin so feiert. Ziel und Flashback, bring die Zeit zu dem Ziel. Nehme euch alle nicht ernst, für mich ist es nur ein Spiel. Hip-Hop ist ein Kuschelfilm, jeder fickt mit jedem. Nein, Überlebenskampf, guck, jeder tickt mit Leben. Guck, jeder Schritt daneben, guck, jeder tritt ins Leere. Sehe weiter keine Grenze, guck, jeder Blick im Meere. Was soll ich machen im Leben, neben der Nähe? Habe leider nichts zu lachen, im Regen flehende Krähe. Guck, ich ernte, was ich sehe, lernte, was ich gebe. Hab euch alles schon geschaut und merke dieses Leben. Wirke weiter, fülle Lücken voll mit Scheiße. Reiß euch alle noch in Stücke, weil ich wie ein Geier kreise. Weil ich meinen Schleier schmeiße auf die Szene voll mit Dele. Guck mein Rap wie ein Klatscher, weil ich Szene danach fehle. Meine Stärke zeigt sich dann, wenn du Schwachen damit hilfst. Ich verkörper meine Werte, kannst du machen, was du willst. Bist du Macher und dann chillst, bist du krasser noch mit Pillen. Hey, da kann mich niederstrecken, Mann, ich hab einen starken Willen. Und den werde ich auch weiter behalten. Und den wertet der Zeit dann an eurem Verhalten. Der Rap ist für mich wie eine Therapie. Hasta la vista, sayonara, haut da rein, Zeller. Wie?